Heute zu erwartenden Hörspiels ist die Vergänglichkeit, dargestellt in den Beziehungen und dem Verhalten zwischen zwei Internatsschülern und einem ehemaligen, der für kurze Zeit zu Besuch in das Internat gekommen ist. Im Zeitsee. Hörspiel von Günther Herburger. Musik Peter Zwetkow. Regie Hermann Naber. Willkommen. Willkommen. Vielen Dank. Als ich vor 40 Jahren im Frühherbst nach dem letzten Weltkrieg das Internat betrat, sah alles aus, wie es jetzt noch ist. Die Kastanienbäume blühten. Aus der Ferne summte die Zementfabrik. Der bewaldete Lützelberg bewachte den Eingang zu dem Zweistromtal, an dessen Ende unter dem Alpabhang die ehemaligen Klostergebäude standen. Ich war nicht angemeldet, musste 2 Stunden warten. Saß auf dem Mäuerchen neben der Kirche. Meine Mutter hatte, da es bei uns zu Hause damals noch keine Schule gab, tolldreist zugestimmt, als der Vater meines besten Freundes sie bat, ob ich nicht mitkommen könnte. Er habe eine einzigartige Gelegenheit ausgekundschaftet. Wir fuhren aus der französischen Zone mit der Eisenbahn in die amerikanische Zone, vom Allgäu nach Ulm, wo wir nachts im Zug schliefen. Ich weiß noch, dass ich ihm völlig austreten musste, im Schein der einzigen blau angemalten Glühbirne im Waggon einer Polin, die auf einem Federbett am Boden schlief, über den Bauch stolperte. Gottverdammende Urteile, dann rufe, es sei erst 2 Uhr, Dwuch Godzina, im überfüllten Abteil. Ich erhielt einen Platz in der Schule, packte mein Köfferchen aus, im Rucksack hatte ich eine Pferdedecke, Ohrenschützer und Handschuhe. Nachts, allein in einem kahlen Zimmer des oberen Dormens, zittern und Zähne klappern, auch vor Kälte. Morgens noch. Um 7 Uhr erste Andacht in der Kirche. Aus den emporgereckten Mündern drang Gesang und Traureif. Ich muss noch erzählen, dass der Vater meines Freundes für uns alle wunderbarerweise Passierscheine von dem einen in das andere Besatzungsgebiet besessen hatte. Später hat er sich in einer Gefängniszelle erhängt. War Schieber für Arzneimittel und falsche Antibiotika gewesen. Ähnlich wie in dem Film Der dritte Mann. Doch ohne Zittermusik. Sehr schön. Sehr schön, ja. Seit ich wieder hier bin, ahne ich, es war eine Art Paradies. Beschützt von der Alp. Sie haben sicher recht. Wir schätzen unsere Schule auch. Sie hat Charme, vermittelt genügend Schmerzen, bleibt konstant, ob wir wollen oder nicht. So oft wir sie auch in Zweifel ziehen, verteidigen wir sie trotzdem auf Biegen und Brechen. Es bleibt euch nichts anderes übrig. Ich hätte zu der Verwandtschaft meiner Mutter nach Kanada gehen können. Dort wäre ich wenigstens zweisprachig geworden. Mein bester Onkel hat mir empfohlen, als Lehrling in seine Bank einzutreten. Dazu hätte er mir noch ein Training für Fallschirmspringer vermittelt. Es wäre auch eins für Extremkletterer möglich gewesen. Oder als Gehilfe in einer Gartenschau für subtropische Pflanzen. Mein Onkel hat erklärt, eine Frage des Ermessens. Aber ihr seid hier. Warum? Geld? Deprivation? Was heißt das? Entsetzung. Zerstreuung. Jeder findet seine Stelle. Ohne Tränen? Ohne Furcht? Warum drohen Sie? Wer bezahlt? Meine Mutter, sie ist Schauspielerin am Burgtheater. Mein Vater ging, als ich klein war. Meine Mutter ist tot. Mein Onkel sagte, er und ich sehen gleich aus. Dieselben blonden Haare, dasselbe Rückgrat und ein ähnliches Schrittmaß. 1,20 Meter, eine Seltenheit. Ich trainiere Langstreckenlauf und habe einen Freiplatz von der evangelischen Landeskirche. Hatte ich auch. Weswegen? Weiß nicht mehr. Vielleicht, weil mein Vater, ein Tierarzt, tot war und meine Mutter war krank. Oder aber, weil ich als Wächter eines Freundes mitkam. Man muss sich vorstellen, damals war alles wild, höchst frei. Es gab keine Klassenunterschiede. Eine Brotmarken- und Zigarettenwährung regierte. Bahngleise krumm, Brücken eingestürzt, überall Brennnesseln. Wir, die Jüngsten, fühlten uns wohl. Essen! Kommen Sie mit! Natürlich. Ich werde links am Mitteltisch im Speisesaal neben dem Chef, dem Direktor, dem Pfarrer sitzen. Sie können auch woanders hin. Mitnichten. Damals bekamen Gäste einen Nachschlag, unwidersprochen. Wir sahen zu, verfluchten sie, verschluckten den Hunger. Wie alle ehemaligen, eine wehmütige Meise. Ich brauche die roten Schnürsenkel, die du mir aus den Tennisschuhen gezogen hast. Kriegst du wieder, wenn ich sie finde. Kuss? Nein. Dann nichts. Du stinkst nach Zigaretten. Gebongt. Gib nicht so an. Gleich erbreche ich mich. Ich habe dem ehemaligen ein paar Scheine aus der Tasche gefingert. Willst du? Nein. Komm zum Essen mit. Was gibt's? Fricassea con legumi. Gemüse oder Vogelfutter. Bekimi aus Dosen. Mich in irgendeine Wirtschaft oder Hotelpension stecken. Doch ich habe darauf bestanden, in meinem alten Zimmer zu schlafen, in dem ich jahrelang wohnte. Habe ich vorgeschlagen. Vielen Dank. Damals waren wir zu sechst, in drei wackeligen Stockbetten. Gibt es nicht mehr. Neue Pavillons. Die Lehrer und ihre Familien kampieren woanders. Wir haben Luft. Weckdienst? Was? Morgenandacht. Nur noch dienstags, mittwochs, donnerstags. Gehst du hin? Manchmal. Ich singe gern. Ich auch. Den Schatz der alten Lieder habe ich ohne Anstrengung von hier. In der Küche bei uns zu Hause in der Stadt schmettere ich manchmal abends, bevor wir gemeinsam essen, Strophen zusammen mit meiner Schwiegermutter, einer Pfarrerswitwe. Und die Kinder hören zu. Ja, sehr gern. Was? Dass Sie in meinem Zimmer schlafen. Sie müssen wissen, mein bester Freund ist ausgezogen. Macht nicht mehr sein Abitur. Wir schreiben uns viele Briefe. Ich sagte zur Chefin, als sie ihren Besuch ankündigte, bitte sehr, bei mir wäre Platz. Hast du die Heizung auf? Weiß ich nicht. Funktioniert sie? Ich glaube schon. Fenster dicht? Durchzug. Was für eine Verschwendung. Und die Klappe der Feuerleiter? Immer offen. Mein Freund kam, wenn wir uns noch etwas sagen wollten, nachts aus dem unteren Dormant, wo die Großen wohnen, herauf. Neulich ist jemand abgestürzt. Die Halterungen wurden wieder einzementiert. Hast du keine Angst, dass die evangelische Landeskirche dir dein Stipendium streicht? Warum sollte sie? Kiff. Zehntelgrammweise Kokainhandel. Hochmut. Andere Poster an den Wänden. Insgesamt Egoismus. Unser Chef, der Herr Pfarrer, der auch Kunstgeschichte studiert hat, verkündete im Speisesaal, bevor sie eintrafen, sie seien damals vor 30, 40 Jahren wegen Rauchens trotz Verwarnungen hinausgeschmissen worden. Stimmt nicht. Ich stahl. Vor allem Geld, rosafarbene 5-Mark-Scheine. Aber mein Rüstzeug waren Zigaretten aus den unverschlossenen Schubladen der älteren Schüler. Ich rauchte vor der Frühandacht auf dem Philosophenweg oder in den Gewächshäusern der Gärtnerei zusammen mit meinem Freund Cleve Klapp, der so hieß, weil er hinkte und der beste Schwarzhändler war. Wenn wir dort waren, mussten wir ein Deputat hinterlegen, sonst wären wir nicht mehr eingelassen worden. Ich habe das Bett bezogen, alles ist da. Sie können ruhig schlafen. Ich besorgte auch frische Oropaxe. Man hört doch nur die Turmuhr. Ich gehe heute Nacht weg. Muss mit einem anderen Freund, der oben auf der Alp wohnt, noch üben. Wir wollen ein Fest veranstalten. Er spielt Gitarre, ich spiele Querflöte. Warum zwinkerst du? Tusche von den Wimpern. Wisch nicht. Augen auf. So. Woher wissen Sie das? Wie heißt dein Freund? Manfred. 1,86. 10 Pfund Untergewicht, Wasserknie. Instrumentalist auf der Kippe. Hat niemanden. Auch den Onkel aus der Bank nicht mehr. Tut nur so, als ob. Liebt ihr euch? Ja. Wo? In meinem Zimmer. Im Hellhaus. Und wer geht hinaus? Meine Freundin. Wo wartet sie? Weiß ich nicht. Kommt rechtzeitig zurück. Nochmal anders. Schützt du dich oder spielt es keine Rolle? Oder wacht ihr zum Beispiel zusammen auf, bevor die Kirchenglocke läutet? Ja. Was nun? Wir passen auf. Wer? Manfred oder ich? Unser Zärtlichkeitsverhalten, Rücken an Bauch, entspricht der Unschuld domestizierter Koala-Bärchen. Wo? Im Bett natürlich. Wann? Ab und zu. Er macht bald Abitur. Und du? Noch nicht. Ich töpfere und schmiede. Integrierter Schulvorgang, um uns durch Kulturkunde unentwegt zu beschäftigen, zu fesseln, lebenstüchtig zu machen. Die vielen, vielen Kinder, die reiche oder arme oder gar keine Eltern haben. Eine Art postsozialistischer Saustall. Mein bester Platz. Zeitweise hatten wir 4 kostbare Schweine, schlanke, überaus gepflegte Renner. Ich bürstete sie. Das Wenige, das vom Kochen und Essen übrig blieb, wurde mit Wasser, Kartoffelkeim und Spitzwegerich verrührt. Eine durchsichtige Brühe. Ich teilte sie mit einer langstieligen Schöpfkelle aus. Noch heute höre ich die Schreie unserer Schweine, wenn sie zum Schlachten verfrachtet wurden. Das war vormittags, zwischen Mathematik und Englisch. Tut mir leid. Tja. Wir haben den Stall ausgebaut. Es dauerte 3 Jahre. Er ist jetzt eine Diskothek in Eigenverwaltung. Jeden Abend, ob für Bier oder Tanz, um 22:30 ist unwiederbringlich Schluss. Gewinne werden reinvestiert. Geht ihr noch zum Sonnenhang, wo nachmittags in der stillen Stunde die anerkannten Paare öffentlich spazierten? Oder auf der Rehwiese beim Zementwerk? Keine Ahnung. Es wird kühler. Ich brauche eine Jacke. Einen Moment. Bitte sehr. Hier wohnt eine Meise. Bitte Post und Zeitungen am Klosettfenster hinterlegen. Heute beim Umherschweifen in der Neubausiedlung entdeckt. Sind eure Lehrerinnen und Lehrer auch alle verrückt? Nein, normal. Die meisten sind in der Gewerkschaft. Wir hatten einen Öhlerich. Machte bei den Nazis nicht mit. Sortierte Schrauben im Fischereihafen von San Francisco. Er brachte uns ein merkwürdiges Amerikanisch bei aus Of Mice and Men von John Steinbeck. Wurde später wegen Homosexualität oder Kindsverführung relegiert. Soll an der Nordsee ein Schiff gebaut haben, ein Einhandsegler, mit dem er verscholl. Oder Prama Kassian. Nicht verheiratet, ein Kind, Musik- und Physiklehrerin. Hatte eine Hasenscharte, die sich immer wieder entzündete. Oder David Lohmann, genannt Kuning Hartfest, mein Kameradschaftsführer, der, wenn er wütend war, Hosenbillard spielte. In seiner Bibliothek fand ich eine Sanskrit-Fibel. Um meinen Ersatzvater zu beeindrucken, lernte ich auf dem Raucherweg Altindisch. Oder Madame Vergès, eine wasserstoffoxidierte Blondine, die Schuhe mit weißen Gummisohlen trug. Wir waren alle in sie verliebt. Oder eines Tages saß auf dem Mäuerchen vor dem Esssaal die ältere Schwester meiner Freundin Brahand von Schwanstein. Geblümtes Seidenkleid, Sonnenbrille, rote Fingernägel. Kam aus Rio de Janeiro. Wir waren wie vom Donner getroffen. Dort will ich hin. Was? Ach ja? Nach Südamerika. Mich hält hier nichts mehr. Zu konventionell, zu wohltemperiert. In der Tat. Ich werde bei Genossen und Genossinnen wohnen, die kirchlich organisiert sind. Das größte Widerstandspotenzial. Der leuchtende Pfad Sendero Luminoso gehört dazu. Lernst du Spanisch? Wenn ich dort gewesen bin, arbeite ich hier wieder in einer Gemeinde. Und dann? Gehe ich nach Zimbabwe. Vorher mache ich eine Kfz-Lehre. Der Ottomotor bleibt für wenigstens noch 2 Generationen. Wahrscheinlich. Sie glauben mir nicht? Doch. Die Kultur der oben gesteuerten Ventile. Oder wie hier, der alten Spinde aus Wehrmachtsbeständen. Wehe dem, der im Hohlweg keine Schande erlebt. Keine Träume hat. Nicht genügend spinnt. Die Geborgenheit muss beendigt werden. Ich finde sie erst jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin. Ein Problem der 50-Jährigen. Sie reisen an, stehen herum, manchmal streicheln sie uns sogar über die Köpfe. Da hast du recht. Die Außenreize schwinden, werden eher bewältigt. Übersicht und innere Festigkeit nehmen zu. Insgesamt ein Vorgang der Verflachung, der Dauer des Alterns. Wie viele Instrumente spielst du? Piccolo und Querflöte, Bandoneon und singende Säge. Ich war eine Zeit lang Meister der 64. im Refektorium. Im Winter hatte ich abgeschnittene Fingerhandschuhe an. Dann begann der Schwarzmarkt, die umfassendere Ausbildung neuester Währung. Früher habe ich gemalt. Ich auch. Zu wenig vielschichtig. Stets ein Rechteck oder ein Oktagon. Außerdem ist der Markt von etwa 100.000 überflutet. Wurde zu einer Modeindustrie mit 2-mal Saison pro Jahr. Ich war noch Experte für Holzschuhe. Wieso? Wir hatten Hunger. Heute ist es kaum zu begreifen, wie uns die Schulleitung vor dem Hungertod bewahrt hat. Lebensmittelkarten, Bezugsscheine. Nachts stahlen wir Futterrüben von den Äckern, waren auch beim Ehrenlesen oder sammelten Bucheckern in den Wäldern. Es gab Kartoffelgemüse und die Blutsuppe Spartas aus roter Beete. Grießbrei, ein Fest. Der Küchendienst seufzte. Mit Torpedofett geröstete Nudeln waren geradezu lasterhaft. Einmal im Jahr 10 Sack Mais von der UNRWA aus Amerika. Wer Brot im Leiterwagen aus dem Dorf holen durfte, brach vor Bauchschmerzen in die Knie. Ab und zu gab es Pferdewurst, eine gefährliche Eiweißüberschwemmung. Wir liefen barfuß, hatten im Winter selbstgeschnitzte Schuhe an, unter denen Stollen wuchsen. Ich als Skifahrer wusste, wie man die Sohlen behandeln musste. Wachsen mit Stearin. Der Kerzenklau ging um. Und die schnellsten schliffen stehend freihändig zum Eingang des Speisesaals hinunter oder fielen auf den Arsch. Sehr putzig. Ich wusste schon von meinem Großvater und von halb oder dreiviertel Juden aus der Verwandtschaft. Aber hier, in deinem Internat, bekamen wir dasselbe Klima mit. Alle Lehrer und Lehrerinnen, ob in der Kirche oder sozialdemokratisch oder kommunistisch, waren Antifaschisten gewesen. Hörst du? Spielt keine Rolle mehr. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung! Ziemlich mürbe, der Herr. Hat alle Hände voll zu tun, gegen die Verklärung. Jedenfalls brachte er keinen Whisky mit. Bot nichts an. Ich musste ihm ein Handtuch leihen. Auf seinem Magen sitzt ein eintätowierter Schmetterling. Bei schnellem Atem beginnt das Tier zu fliegen. Vielleicht nur mit Tinte aufgemalt. Warum zog er sich aus? schwitzte, wollte zu den Duschen in den Keller, wusste den Weg noch genau. War er nackt? Ungeniert. Ein Test oder eine Gedankenlosigkeit? Weiß nicht. Hat Untergewicht wie ich. Blödsinn. Liebe Isolde, wer kriegt nun die roten Schnürsenkel? Ich kaufe mir gelbe oder laufe barfuß. Auf dem Mittelstreifen bis zum Kloster, in der Sonntagshitze. Und dann Tränen in den Augen. Warum nicht? Selbstbefriedigung ist korrekt. Tief, ohne Rückgratverkrümmung. Wo steht das? Vielleicht bei Brust? Nein, war anders. Völlig verurteilt. Kaufte sich einmal im Monat 3 junge Ganoven, ging mit ihnen ins feinste Bordell und sah zu, wie sie sich gegenseitig bearbeiteten. Vor allem in einem Käfig ein Rattenpärchen mit langen Stecknadeln piesackt, bis die Tiere schrien. Wie schrecklich. Brust hatte Asthma. Heißt, der Schatten des Körpers des Kutschers. Ein Theaterstück? Und dein Ehemaliger? Hat Trapez- und Kapuzinermuskeln. Er erklärte gleich voll stolz, dass er jeden Morgen zum Anwärmen 200 Liegestütze mache. Hintereinander? Weiß ich nicht, hat er nicht gesagt. Vielleicht mit einer Pause fürs Rasieren dazwischen. Elektrisch? Weiß ich doch nicht. Hör zu, heute Nacht bin ich weg und wenn ich morgen früh komme oder später, ist er noch aus Wehmut betrunken. Oder sitzt beim Chef und hört sich Präambeln für die integrierte Paradiesschule an. Wie viele Male heiraten wäre möglich? 40 Mal? 2 Mal. 50 Mal? 3 Mal. Komm mit. Es gibt zu essen, zu trinken. Mein Freund hat auch eine Heimorgel, elektronisch. Eine einmalige Errungenschaft. 16 Register, 4 Flottagen, Sopran, Meeresglissandi. Und stell dir vor, wie bei einer richtigen Orgel auch Pedale. Allerdings zu eng. Man muss genau treffen, als wäre man eine Bergziege. Nein, ich nähe. Das Frauchen. Genau. Die neue Lehrerin, frisch im Dienst, hat es vollbracht. Kümmert sich. Heute Morgen fuhr sie in ihrem weißen, offenen Bugatti ein handgearbeitetes Geburtstagsgeschenk ihres ältesten Sohns ins Dorf und kam mit einem halben Zentner Speiseeis zurück. Aber leider, leider, niemand wollte die Töpfe so früh. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und was machen wir, wenn du noch Abitur hast? Drehe ich in Südamerika aus Lamawolle neue Locken. Oder ich kaufe dir einen Kübelwagen von der alten Wehrmacht. Das genügt. Versprochen? Versprochen. Drei Fehler für die Schule. Die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer, die Angestellten. Wer? Der Koch, die Putzfrauen aus den Dörfern und das Gärtner-Ehepaar. Werden gut bezahlt. Ich glaube nicht, dass ihre Arbeit so öde ist wie am Verpackungsband eines Versandhauses. Stell dir vor, deine Mutter wischt eine Treppe, über die ihr herunterstürmt. Die Borgschauspielerin mit einem Lappen in der Hand. Zum Beispiel. Und du trittst in die Pfütze. Solche Klassenunterschiede gibt es nicht mehr. Wir haben 100 Externe aus den Dörfern. Sie kommen morgens in Bussen. Und wer nachmittags noch Unterricht hat, bleibt hier. Wir essen in 2 Schichten. Was kostet das? Weiß ich nicht. Wie viele machen Abitur? Fast alle, mehr als von uns. Sie strengen sich also an. Kann sein. Aber ich habe zwei Freundinnen, die ganze Höfe erben werden. Ob mit oder ohne bestandenes Examen. Stimmt das? Ungefähr. Mein Freund mit der Orgel stammt von der Alp. Sein Vater ist Säufer. Kümmert sich nur um den Holunder, aus dem er Likör ansetzt. Was trinkt er dazwischen? Bier und Schnaps. Bezahlt wer? Seine Frau. Hat 50 Mastbullen, keine Milchkühe. Eine der Ausnahmen. Denn, wie Sie gern sagen, insgesamt gibt es keine Antagonismen. Gemach. Gestern, Samstag, habe ich gesehen, abends, dass wie früher auf den Äckern die Einheimischen mit Hacken die Kartoffelreihen häufeln und die Zuckerrübenpflänzchen von Unkraut befallen. Mann, Frau, Schwiegermutter und die Kinder haben Möwen verjagt, die es seit neuestem hier auch gibt, die alles fressen. Von euch sah ich niemanden. Kleinwirtschaft als Befriedigung. Kämen wir und hülfen, störten wir den Sinn. Eines Tages bringst du dich um. Mitnichten. Nächste Frage. Ob wir Lehrer und Lehrerinnen als Ersatzeltern bräuchten? Der Gedanke käme uns nie. Weitsprung, Hochsprung, Handball, Chemie, Französisch, Latein, Physik. Von mir aus auch eine Rallye anderer Art. Irgendjemand von den Erwachsenen wird imponieren. Muss überlegen sein. In der alten Fischerei wohnt ein Gewerbelehrer, der ein begnadeter Wildwasserkanufahrer ist. Er lädt mich manchmal ein. Und der Schreiner, in dessen Arbeitsgemeinschaft ich bin, weiß mehr über Trigonometrie als die Mathematiklehrerin. Ich hätte gern, dass die Gärtnersfrau erklärte, weshalb ihre chinesischen Stummenten mit den roten Masken als Gesicht auch ohne Wasser leben können. Frag sie doch. Habe ich getan. Und? Keine Antwort. Sie hat es nicht gewusst. Glaube ich nicht. Sie wollte es nicht sagen. Warum? Um einen Vorteil zu wahren. Wieso? Weil du eine andere bist. Deine Mutter bezahlt dafür. Ist hier nicht vorzuwerfen. Meine Mutter würde Ihnen eine Ohrfeige geben. Wir sind bei den Eltern angelangt. Du hast keine mehr. Vorteil auf. Tu nicht so. Ob Putzfrauen auf der Treppe oder Spülerinnen in der Küche, wir beachten sie nicht. Eilen mit ein bisschen Druck im Magen an ihnen vorbei. Chefin, die auch Theologie studiert hat und nie aufhört zu reden, behauptete einmal, wir wären Wasseraffen. Was heißt das? Was heißt das? Wer will, kann zwischen Zehen und Fingern noch Schwimmhäute entdecken. Wenn die kleinen Kinder aus dem Bauch kommen, haben sie meistens einen Pflaumen. Diese feinen Haare liegen alle in Strömungsrichtung, als seien die Kindlein in der Fruchtblase behaglich geschwommen. Die Haare von Menschenaffen stehen nach allen Seiten ab wie Unterholz im Urwald. Dann könnten wir uns auf unsere Eltern, ob arm oder reich, zerstritten oder nicht, also verlassen. Milch und Kuchen erst nachmittags. Eines Tages bringe ich mich um. Mal sehen, was dann passiert. Die Fürsten der Unterwelt haben immer recht. Sie kriechen an Land und richten sich ein. Wenn ein ehemaliger nach 40 Jahren wieder auf dem Mäuerchen vor dem Esssaal sitzt und auf den Gong wartet, beginnt der alte Hunger zu nagen. Und ein einziges Verlangen setzt Hormone, Glieder, Enzyme in Gang. Als erster durch die Pforte zu kommen. In den Schoß zurück. An den Fleischtopf. Zur Suppe spart das. Wir verzeihen es Eltern nie, wenn sie uns früh verlassen. Oder noch schlimmer, nie geküsst, umarmt, geherzt haben. Deshalb gibt es auch so viele Erwachsene, die Hunde abrichten. Es ist die ewige Wiederholung der eigenen Hinrichtung. Nützt das? Nein. Doch. Es wird gespielt am Burgtheater. Trauer und Wut verbünden sich, werden immer schöner. Waren Sie glücklich? Nein. Glück gibt es nur in der Vergangenheit. Ich bin oft glücklich. Ich freue mich. Eine notwendige, glückliche Selbsttäuschung. Eine Art Profilsteuerung der Neurose. Aus Argwohn. Ich meine Glück. Nicht Soziologie oder Psychosomatik. Ihr seid verwöhnte Kinder, die unterm Tisch sitzen und spielen wie noch in Cocteau-Salon-Stücken. Wir haben seit neuestem Behinderte. Sie sind glücklich, weil sie Elektrowägelchen erhalten haben. Wer trägt die Spastiker Treppen hinauf und hinab? Wer setzt sie aufs Klo? Wer vorbeikommt. Warten macht ihnen nichts aus. Unsere Behinderten waren ehemalige Unteroffiziere mit einem Glasauge, einem Holzbein oder einer verkrüppelten Hand. Man musste ihnen noch einmal Bruchrechnung und Rechtschreibregeln beibringen. Es stimmt, sie hatten ebenfalls Geduld und freuten sich, wenn sie vorankamen. So badet jeder in seinen Erinnerungen. Wie kleinlich. Doch die Völker Südamerikas werden sich erheben. Ihre Kinder schon nicht mehr. Und zwar aus Eiweißmangel, Ödeme, Schwund der Gehirnzellen, Antriebsschwächen. Hormonaler Zerfall. Wer in den ersten Jahren hungern muss, bleibt apathisch, wird dumm. Leute ihres Alters verurteilen gern. Wollen unbedingt nüchtern scheinen. Sie haben Angst vor Gefühlen, vor Begeisterung, weil hinterher der Aufwand nicht standhält. Wer einigermaßen über 50 geworden ist, hat haushalten gelernt, sonst wäre er schon gestorben. Der Schmetterling auf meinem Magen stammt von damals. Ich ließ die Tätowierung nie wegätzen. Sie wuchs mit. Unsere Kameradschaft hieß die Genie-Ecke. Einer brachte sich um, einer spielte Cello. Drei dichteten, einer war Dominomeister. Es gab auch Spezialisten für komplizierte Scherenschnitte und transatlantische Seemannsknoten. Und mein Freund Lampacher, ein Gärtnersohn, schrieb zuerst das Neue, dann das Alte Testament ab. Nur nachts bei Kerzenschein und geöffnetem Fenster mit einer sütterlichen Feder. Einzeilig in die winzigen Felder aufgesparte Rechenhefte. Ich beglückwünsche Sie. Die wirklichen Könige waren die Besitzer von Weißbrotmarken oder die Kartenspieler von Schafskopf oder 17 und 4. Einsatz 10 Pfennige, was sich im Lauf einer Nacht auf ein paar hundert Mark addiert, eine astronomische Summe, die nie mehr abgetragen werden konnte. Auch deshalb stahl ich Zigaretten. Einmal sogar eine Pistole aus dem Arsenal eines früheren Oberleutnants, dem ich Nachhilfestunden in Französisch gab. Und die Mädchen? Waren vorsichtig. Und lieb. Entweder sehr dünn oder sehr dick. Wir waren alle kleiner als heute ihr. Und bunte Hemden oder seidene Fallschirmjägerlumpen hatten wir sowieso nicht. Als meine Freundin, nach der ich mich verzehrte, von ihrer brasilianischen Schwester, die später an Suff starb, ein azurblau gestreiftes Tüchlein bekam und es tatsächlich trug, sagten wir, sie sähe aus wie eine Hure. Wie schrecklich. Nein. Wie kindlich. Möchten Sie mit mir schlafen? Gern, aber wo? Im Dorf. Um Gottes Willen. Lieber auf der Rehwiese. Habe ich nie gemacht. Kratzt wahrscheinlich, aber wir könnten eine Decke mitnehmen. Gibt es noch die Scheune oben an der Sonnenhalde, von wo ich im Winter als Einziger, der Ski besaß, im Schuss abfuhr? Wir können auch in die Stadt fahren. Ich habe ein Auto. Niemals. Haben Sie Angst? Ja. Vor Ihrer Frau? Vor Ihren Kindern? Auch. Dann lassen wir es. Weißt du, es gab zwei, höchstens drei Mädchen, die plötzlich verschwanden. Es hieß, man habe sie ins städtische Krankenhaus gebracht. Waren sie schwanger? Wir sahen sie nie wieder. Nur noch ihre vollgepackten Koffer und ihre selbstfabrizierten Lampenschirme, die zur Bahn transportiert wurden vom Brotdienst, der ins Dorf fuhr. Ihre Holzschuhe blieben hier. Als Mahnung. Haben wir uns nie überlegt. Sondern die Schuhe, wenn sie passten, angezogen und getragen. Beim nächsten Faustball- oder Ringtennisturnier zogen wir sie wieder aus, liefen barfuß. Kann man sagen, wer früh viel erlebt hat, wird vorsichtig? Ja. Sie haben ein Visier, als seien Sie Puritaner. Schlafen Sie noch mit Ihrer Frau? Kaum. Schläft Ihre Frau noch mit Ihnen? Kaum. Wie schrecklich. Sitten lernen. Mores. Sonntagnachmittag ist es langweilig. War es früher auch. Ewige Stunden lang. Niemand wusste, was tun. Einige schliefen, andere schrieben Pflichtbriefe. Zwei gingen zum ersten Mal zusammen spazieren und hatten trockene Kehlen. Zwei andere trennten und bedauerten sich. Das Zweistromtal lag einsam da. Aber aus der Ferne war immer das Zementwerk zu hören. Läuft jetzt automatisch. Wir hatten eine Führung. Es gibt dort kaum mehr Leute. Monate bevor irgendein Teil kaputt gehen könnte, wird es bereits in der Leitstelle rechnerisch entschieden. Selbst 1000 Tonnen schwere Brennkammern werden dann ausgewechselt. Unser Zementwerk ist das modernste in der ganzen Welt. Und die Arbeiter aus dem Dorf? Gehen stempeln. Nein, wurden hinausgekauft. Züchten Kaninchen, lassen sich bescheinen, sind froh. Wer keinen Laster besaß, kriegt nun keines mehr. Hin und her wendet sich der Wind, aus jedem Löchlein klagt ein ungeborenes Kind. Wer hatte schon das Glück, in einer Paradiesschule zu sein? Es gibt bei uns genauso viele Externe wie Interne. Und die Externen müssen jeden Tag wieder zurück nach Hause, wo es anders aussieht. Realistischer, nützlicher, kleinlicher, also wirklicher. Ein Trugschluss. Glauben Sie an Gott, weil Sie den seligen Schatz evangelischer Kirchenlieder erlernen durften? Verliert sich wie der Schatten des Körpers, des Kutschers an der Wand. Glauben Sie nun, oder was? Ich hätte es gern. Taktik, nachdem Sie älter geworden sind. Das feinere Unterscheidungsvermögen signalisiert Reife. Bei Max Weber, der ein Säufer war und nachts, wenn er nach Haus kam, Frau und Kinder verprügelte. Und bei Gaston Ruffini, einem jungen Soziologen, der in Mailand als Terrorist so lebenslänglich verurteilt wurde, heißt dieser Zustand übereinstimmend Stabilität contra Omnipotenzbegehren. Wünsche werden gegen Erfahrung getauscht. Da kriege ich einen Zorn. Warum? Weil wir nicht in denselben Trott fallen möchten. Warum? Weil wir nicht mehr an der Nabelschnur hängen. Hören Sie, mit uns wäre kein Krieg mehr zu beginnen. Ein Fortschritt. Desto mehr hat jedoch ein nach innen gerichteter Krieg angefangen. Ausdruck der Paradiesschule. Alles, was vorhanden ist, trifft hier aufeinander wie in einer Höhle. Der Rüttler und Schüttler entrinnt nicht mehr seiner Einzelheit, sondern muss warten. Die, die sich mit Klöppelei oder dem Einrichten einer Diskothek beschieden haben, sehen trotzdem unentwegt ihren unsichtbar tropfenden Tränen zu. Wer die Hochsprunglatte höher legt, reißt sie zwar, bleibt aber in seiner Klasse. Die Liebenden halten länger zusammen, denn nach draußen dringt kein Ton. Lehrer und Lehrerinnen haben den Vorteil der Übertragung, schmecken noch einmal den Stand der Unschuld. Und Chef und Chefin stehen vor, entweder planend oder leise klagend. Die Paradiesschule ist ein scharfer Blick zurück. Was wir vergeudeten, kehrt wieder. Was vorhanden gewesen ist, liegt erneut da. Eltern, die sich getrennt haben oder reich geworden sind, bleiben auf der Spur. Nicht gehabte Eltern sitzen in den Bäumen, als könnten sie dort überleben. Die Angestellten und Putzfrauen haben noch denselben Gang, dem wir misstrauen, weil er unerträglich langsam geworden ist. Und wir alle, die großen oder kleinen Kinder, versuchen die Frösche, die auf der Mauer des Blautopfs sitzen, zu streicheln, obwohl Ekel durch Adern und Finger kriecht. Sind Sie jetzt erleichtert? Nachdem Sie Bilanz gezogen haben? Ja. Endlich Raum für die Herzknochen. Kein Kristall geht mehr zu Bruch. Die schwarz gewordenen Raben verabschieden sich, sagen Lebewohl. Und das Schiff, das auf dem Strand lag, gewinnt wieder Fahrt. Haben Sie sich entschieden? Ja. Wenn Friede und Freude über dem Kopf zusammenschlagen? Es hat mich gerührt, dass die Duschen im Keller immer noch, wenn man sie auftritt, sofort kalt werden. Erst dann werden sie allmählich wärmer. Und geärgert hat mich, dass es keine Morgenandacht mehr gibt. Wo liegt die Freiheit? Wie sieht sie aus, wenn Grenzen unsichtbar bleiben? Rettung in Vielfalt. Oder wie erinnere ich mich an mein Schlafbärchen? Die Einsamkeit an Sonntagnachmittagen. Nur noch die Zeit ist zu hören. In Wahrheit vernehmen wir jedoch das Zementwerk vom Ende des Tals. Dorthin geht's zurück. Es gibt Essen. Falls Sie zusammenbrechen, keine Angst. Ihr altes Bett steht bereit. Wollen Sie meinen Arm? Gern. Beeilung, Beeilung, sonst kriegen wir keinen Platz. Es fehlen die Externen, die Kinder der Putzfrauen. Kaum sind sie einen Tag nicht da, schon vergessen. Wie im Theater, nur die Vorstellung gilt. In der Paradiesschule werden Flöhe zu Elefanten oder umgekehrt. Wir wünschen eine gesegnete Mahlzeit. Thank you. Weg? Weg. Wann? Weiß nicht. Bist du traurig? Als ich aufwachte, war das Bett leer. Aber die Klappe über der Feuerleiter zum nächsten Stockwerk stand offen. Sich wie früher außen an der Wand abzuseilen, hat es sich nicht getraut. Alle Türen sind doch offen. Nachts nicht. Ich glaube, im Traum habe ich eine Sirene gehört. Vielleicht ist er mit einem Sanitätsauto nach Hause gefahren. Oder treibt sich noch auf den Dörfern herum, trinkt Bier und zeigt jedem seinen Schmetterling. Oder er liegt in einem Graben, bleicher und blasser. Darüber eine Wolke Stechmücken. Schon wachsen die Brennnesseln höher. Kohlweißlinge flattern näher. Wenn er sich umgebracht hat. Dann aus Glück. Was denn sonst? Wer das Abitur besteht, darf zur Erholung auf ein Segelschiff. Und wer kein Glück hatte? Die Möglichkeiten der Paradiesschule sind unendlich. Liebst du mich? Sie hörten Im Zeitsee, Hörspiel von Günther Herburger. Die Personen und ihre Sprecher waren Junge Klaus Obalski, Mädchen Beate Jensen, Ehemaliger Christian Brückner. Ton Roland Seiler, Schnitt Anne Anderer, Aufnahmeleitung Arturo Möller, Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1986.